Hi und herzlich willkommen zu Music Times 2 hier auf music-times.jimdo.com. Heute habe ich leider keinen Spezialgast. Macht ja auch nichts. Okay, heute rede ich nur über Ashley Tisdale und Lady Gaga. Und am Ende habe ich noch eine kleine Überraschung. Okay, jetzt fange ich mit Lady Gaga an. Riesenzeckenalarm. Lady Gaga, 24 Jahre alt, schrie bei ihrem Konzert in London, erst ihre Kostümdesigner, weil ihr anscheinend das Kleid nicht gefiel. Und danach lästerte sie auch noch Backstage über das Essen. Das ist aber überhaupt nicht nett. Also, sowas geht aber wirklich nicht. Überall die Kostümdesigner zu motzen und so, weil ihr das Kleid nicht gefiel. Dann muss sie halt eben den Kostümdesigner genau sagen, wie das Kostüm aussehen soll, damit die das auch schön finden. Und dann auch noch Backstage über das Essen lästern. Ja, hallo, ich mag auch nicht alles, ne? Ja, vielleicht mögen welche davon was. Und ja, hallo? Ja, das ist halt scheiße, ne? Okay, jetzt komme ich zu der CD von Lady Gaga und ich werde jetzt die Lieder vorlesen. Also jetzt kommen die Lieder von der CD, die von 2018, und das hier Album heißt With Fame. Hier sind die Lieder: Just Dance, Love Game, Paparazzi, Pokerface, Beautiful Dirty Rich, With Fame, Money Honey, Starstruck, Boys, Boys, Boys, Peppa Gangster, Brown Eyes, I Like It Rouge, Summer Boy, Disco Heaven. Und dahinter stehen so Sachen und die werde ich jetzt auch noch vorlesen. Also bei Just Dance steht Fit Golby O'Donis, kenne ich überhaupt nicht. Bei EE steht Nothing At Least I Can Say. Bei Starstruck Fit Space Cowboy and Florida, kenne ich auch nicht. Und bei Disco Heaven oder Haven oder wie das heißt, Bonus Track. Ja. Und das war jetzt Ende von Lady Gaga. Und dann komme ich jetzt zu Ashley Tisdale und da lese ich jetzt von ihr den ersten Liebeskummer, also nur Liebeskummer oder Herzschmerz. Der Herzschmerz, also der erste von Ashley Tisdale, war für sie richtig schlimm. Sie wurde damals von ihren ehemaligen, sag ich mal, Freund oder damaligen Freund betrogen. Das hat ihr Herz gebrochen. Also da hat es Klack gemacht und es war gebrochen. Sie hat herausgefunden, dass er ein fieser Betrüger war. Und deswegen rät sie anderen Girls, die Finger von Bad Boys zu lassen. Und sie sagte auch noch, wer einmal betrügt, der wird das auch noch ein zweites Mal machen. Und ich sage auch, würde ich in so eine Situation kommen, ne? Ja, das würde ich nicht sehr schön finden. Also, ich werde hundertprozentig aufpassen, mich von Bad Boys fernzuhalten, ne? Nicht mit denen ein Date machen, sagen wir es mal so. Also, nicht so mit denen reden, nur wenn ich den ziemlich, ziemlich gut kenne. Wer das meine Eltern sind. Aber die sind keine Bad Boys. Meine Eltern sind ja auch keine zwei Männer, ne? Okay, und ich will auch nicht in so eine Situation reinkommen. Und ich rate es auch, euch das nicht zu machen. Also jetzt nur für die, die schon etwas älter sind, weil Ashley Tisdale ist ja schon 24 Jahre alt. Oder ich weiß das gar nicht. 24, 25, 26? Keine Ahnung so richtig. Aber da steht, das ist bei meinem Quiz als Frage, wie alt ist Ashley Tisdale? Okay, und jetzt lese ich die Lieder von ihrer CD. Also ich kann das nicht so gut aussprechen. Also das Album ist von 2009 und das heißt, also ich kann nicht so gut Englisch, also ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausspreche. Also ja, wenn nicht, dann Pech. Okay, das heißt. Oh, scheiße. Ich kann was nicht aussprechen. Ich buchstabiere es euch einfach. G-U-I-L-E-Y, glaube ich. P-L-E. Warte. A-S-U-R-E. Also, ich würde es ja Google Plezure aussprechen. Und da steht auch noch drauf: exklusive Müller Edition, also Edition. CD und Bonus DVD. Da ist eine DVD, da ist so ein Video, wie das Video It's Alright, It's Okay gedreht wurde. Also, jetzt lese ich die Lieder vor. Acting Out, also ich kann nicht so gut Englisch. Also, Acting Out, It's Alright, It's Okay. Oh, scheiße. Masquerade, Overrated, Hot Mess, Who Do You Love, Somoni, Tell Me Lies, What If, Erase and Rewind, Hair, They Let You, Me Without You, Crank It Up und Switch. Und da stehen bei zwei Lieder was hinter, das lese ich jetzt auch voll. Bei Crank It Up steht Bonus Track und bei Switch, oh, schon wieder sowas, Bonus Track From Motion Picture Aliens in the Attic. Ja. Okay. Und jetzt unsere Überraschung. Aber die steht schon bei dem Titel. Also die Überraschung ist. Joe und Demi. Jetzt wird aus Freundschaft Liebe. In einer Pause von Dreh. Von ihren gemeinsamen Videos. Zu dem, ich glaube, das ist ein Lied. Make a Wave. Sitzen Demi und Joe verträumt am Strand. Ist ja nicht süß. Liebessensation in Hollywood. Joe Jonas und Demi Lovato daten sich. So, und hier sind noch andere Liebespaare. Robert Pattinson und Kristen Stewart, oder wie das heißt. Also, die mag ich nicht so gerne. Die sind ja von Twilight und ich mag die nicht so gerne. Und hier ist noch eins. Anna Lyne, McCord und Kellan Lutz. Kenne ich überhaupt nicht. Oh, und hier, Matt. Oh, Scheiße, das sind solche englischen Namen. Matthew Williams und Lady Gaga. Und Kevin und Danielle Jonas. Oh, die kenne ich ja. Warte mal. Also, die waren 2 Jahre lang beste Freunde und im Oktober 2000, folgte dann das Liebesgeständnis und dann sind die seit 2009, also Dezember 2009, verheiratet. Wow, schön. Ich freue mich für die. Aber die sind jetzt schon ein Jahr verheiratet. Oh, noch nicht, erst im Dezember. Ja, also, boah, jetzt ist... Ich habe jetzt erst gemerkt, dass jetzt schon das Ende ist. Boah, die längste Sendung, die ich bisher gemacht habe. Die andere war bis 6-7 Minuten. Und die ist jetzt bis zwischen 8 und 9 Minuten. Boah, das freut mich jetzt aber. Okay, nicht wirklich. Ist aber auch egal. Okay, dann sage ich jetzt mal geschwind und freue mich für euch. Ich weiß auch gar nicht wofür. Bleibt mir treu. Schaut, hört euch immer schon Music Times an. Okay, dann sage ich jetzt bye bye.